Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 165, an Goethe, Jena, den 12. Juni 1796. Die gestern überschickten Xenien haben uns viel Freude gemacht, und so überwiegend auch der Hass daran teilhat, so lieblich ist das Kontingent der Liebe dazu ausgefallen. Ich will die Musen recht dringend bitten, mir auch einen Beitrag dazu zu bescheren. Einstweilen nehmen sie meine Ceres als die erste poetische Gabe in diesem Jahre freundlich auf, und fänden sie einen Anstoß darin, so machen sie mich doch darauf aufmerksam. Die Xenien hoffe ich ihnen auf den nächsten Freitag in Abschrift schicken zu können. Ich bin auch sehr dafür, dass wir nichts Kriminelles berühren und überhaupt das Gebiet des frohen Humors so wenig als möglich verlassen. Sind doch die Musen keine Scharfrichter, aber schenken wollen wir den Herren auch nichts. Körner schreibt, dass die Victorie für 8 Louisdor erhandelt und also ihre sei. Er grüßt sie mit seinem ganzen Hause aufs Schönste. Leben sie recht wohl. SCH. Herder schrieb mir gestern und sehr freundschaftlich, schickte mir auch die Humanität. Er verspricht Beiträge sowohl zu den Horen als zum Almanach.